Wir bitten die göttliche Allgewalt, dass sie den Wahnsinn Ludwigs von Bayern zu Schand mache, seinen Stolz zu Boden schmettere, ihn durch die Kraft ihrer Rechten erdrücke und in die Hände seiner Feinde gebe. Er falle in einen Abgrund, wenn er es am wenigsten glaubt. Wenn er ausgeht, verfolge ihn der Fluch, und wenn er eingeht, der Herr treffe ihn mit Torheit und Blindheit und Raserei. Der Himmel soll Blitze auf ihn regnen, des allmächtigen Gottes und seiner heiligen Zorn, deren Kirche er zerstören will, brenne über ihn jetzt und ewig. Die ganze Welt waffne sich gegen ihn, die Erde öffne sich und verschlinge ihn lebendig. Sein Name sterbe im ersten Glied, sein Andenken schwinde von hinnen, alle Elemente seien ihm Feind, seine Wohnung werde zur Wüste. Papst Johanns Bannfluch gegen den Kaiser Ludwig IV., den Bayern, 13.04.1346.